Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Alle Kinder, groß und klein, lädt er herzlich zu sich ein. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, denn sein Blut floss am Kreuz auch mir zu gut. Er macht mich von Sünden rein, wenn ich zu ihm kehre ein. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, wenn kein Mann meine Krankheit heilen kann. Wachend sieht sein Aug auf mich, winkt mir zu, ich liebe dich. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, er mein Hirt, führt mich recht, wenn ich verirrt. Bleib ich hier auf Erden sein, führt er mich zum Himmel ein. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir.